Ja, es kommt ja jedes Jahr viele Touristen oder Leute, die sich für Wittgenstein interessiert. Und im Sommer haben wir ja fast jeden Tag Anfrage, wo er wohnt, was er hier gemacht hat und so weiter. Und das ist wohl die letzten Jahre, ist es mehr und mehr Leute kommen, der sich für Wittgenstein interessiert. So, wir haben jetzt entdeckt, dass Wittgenstein ist noch sehr wichtig für die Philosophie und dass er ein großer Philosoph war. Wenn er hier wohnte, dann hat keiner gewusst, dass er so tüchtig war. Und die hat er mehr angesehen als ein komischer Herr. Aber jetzt haben wir in Sölden auch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr Konferenzen über Wittgenstein, seine Gedenke und Theorien, Thesen und sowas. Und das bringt auch Sölden auf die Weltkarte. Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch. Ludwig Wittgenstein in Norwegen von Kai Buchholz. Erste Reise. Mittwoch, 3. September 1913. Unser Schiff von Newcastle nach Oslo hatte ca. 3500 Tonnen. An Bord gab es ein geräumiges Raucherzimmer, einen großen Salon mit einem Flügel und ein ausgedehntes Sonnendeck. In Oslo fuhren wir mit der Droschke vom Hafen zum Grand Hotel. Genauso wie letztes Jahr in Island bezahlt Wittgenstein auch diesmal alle meine Unkosten. Am Abend hatten wir einen heftigen Streit. Durch irgendetwas muss ich Wittgenstein beleidigt haben. Bis zum Zubettgehen sprach er kein Wort mehr mit mir. Am nächsten Morgen um 7:30 nahmen wir den Zug nach Bergen. Wir reisten zweiter Klasse, da auf dieser Strecke keine Wagen der ersten Klasse verkehren. Wittgenstein war unerträglich quengelig und schnippisch. Im Zug mussten wir im letzten Moment die Plätze wechseln, da er keine anderen Touristen um sich haben wollte. Er ist ein chaotischer Mensch. Immer wenn er seine launischen Anfälle bekommt, muss ich ihn mit Glacé-Handschuhen anfassen und verständnisvoll sein. Wir erreichten Bergen abends um 8:45 und fuhren mit dem Zubringer zum Hotel Norge. I tidlige år var det mange berømte personer som besøkte hotellet. Früher besuchten viele berühmte Personen das Hotel. Unter anderem deutsche, österreichische und französische Aristokraten. Kaiser Wilhelm war eine bekannte Persönlichkeit im Hotel Norge. Auch Edvard Grieg wohnte üblicherweise im Hotel Norge, wenn er von seinen vielen Auslandsreisen kam. 1913 wohnte Wittgenstein in diesem Hotel. Als wir am nächsten Tag die Rechnung bezahlt hatten, fuhren wir zum Hafen, wo der Dampfer nach Eustisse abfuhr. Nach einer schönen Fahrt auf dem Fjord erreichten wir Eustisse abends um 6:00. Später machten wir einen Spaziergang. Ich nahm meinen Fotoapparat mit, was Anlass zu einer weiteren Szene mit Ludwig gab. Ich ging kurz weg, um eine Aufnahme zu machen. Als ich zurückkam, war er wortkarg und eingeschnappt. Anscheinend hatte ihn meine Begeisterung, die Aufnahme zu machen, geärgert. Wie jemand, der auf einer Wanderung an nichts anderes denken kann, als daran, wie sich aus der Gegend ein Golfplatz machen lässt, sagte er. Fünfter September 1913. Lieber Russell, ich sitze hier in einem kleinen Ort, mitten in einem wunderschönen Fjord, und denke über die scheußliche Typentheorie nach. Pinsent ist eine große Hilfe für mich. Wir haben ein kleines Segelboot gemietet und fahren damit auf dem Fjord. Das heißt, Pinsent segelt. Und ich sitze im Boot und arbeite. Ob ich wohl irgendetwas herausbekomme? Es wäre schlimm, wenn nicht und alle Arbeit umsonst wäre. Ich verliere aber nicht den Mut und denke weiterhin nach. Meine Adresse in den nächsten 3 Wochen ist Hotel Oystese, Oystese, Norwegen. Ich habe sehr oft das unbestimmte Gefühl, dass meine ganze Arbeit vergebens ist. Trotzdem hoffe ich, dass das nicht stimmt. Dein L.W. Mittwoch, 10. September 1913. Von 10.30 Uhr bis 14 Uhr Jura gelernt. Ludwig arbeitete auch. Anschließend aßen wir im Hotel und machten danach eine Wanderung. Wir kletterten ein Stück stromaufwärts an einem Flussbett entlang. Das Wasser floss zwischen großen Steinbrocken hindurch und wir mussten von Stein zu Stein springen. Ludwig war sehr ungeschickt und fiel mehrere Male ins Wasser. Zum Schluss war er völlig durchnässt. Aber wir hatten trotzdem einen Riesenspaß. Es war ein sehr romantischer Platz, ganz nahe dem Fjord, mit Ausblick zum Fjord, Gletscher und Gebirge. Samstag, 13. September 1913. Nach dem Frühstück Ludwig vom Dampfer abgeholt. Er war vorgestern nach Bergen gefahren, um einige Sachen zu kaufen, die wir dringend benötigen und die hier in der Gegend nicht zu kaufen sind. Ludwig hat alles bekommen und außerdem 2 Bände Schubert-Lieder mitgebracht. Vor dem Mittagessen spielten wir gleich einige. Auch am Nachmittag spielten wir Schubert. Später machten wir einen längeren Spaziergang und nach dem Abendessen spielten wir wie üblich Domino. Oh, dann ist die Farbe so schön, dass es dann kommt, diese Herbstfarben. Sonntag, 21. September 1913. Gestern ist mir 2-mal eine Wespe das Hosenbein hochgekrochen. Einmal wurde ich gestochen. Das andere Mal habe ich die Wespe abgeschüttelt, bevor sie zustechen konnte. Heute früh fanden wir das Wespennest im Dach eines Balkons. Wir steckten eine Pipette in den Eingang und spritzten Benzin hinein. Nach dem Abendessen war der Boden rund um das Nest mit halb bewusstlosen Wespen übersät. Wir töteten sie in Scharen. Sie waren riesig und furchterregend. Später, wie üblich, Schubert und Domino gespielt. Wir haben inzwischen ein Repertoire von fast 40 Schubert-Liedern. Ludwig pfeift die Melodie und ich begleite ihn auf dem Klavier. Dann kommt diese Herbstfarben, gelbe, rote, ja und ja. Dienstag, 23. September 1913. Ludwig sagt, dass ihm noch nie ein Urlaub so gut gefallen hat wie dieser. Das ist sicherlich die Wahrheit. Es ist trotzdem merkwürdig, wenn man bedenkt, wie niedergeschlagen er noch vor kurzem war. Wahrscheinlich sind diese Zustände für ihn aber normal. Er erzählte mir sogar einmal, dass es in seinem ganzen Leben keinen Tag gegeben hat, an dem er nicht an Selbstmord dachte. Was mich selbst betrifft, gefällt mir der Urlaub sehr gut. Es ist zwar manchmal anstrengend, mit Ludwig allein hier zu sein, wenn er seine neurotischen Anfälle hat, aber wenn es ihm gut geht, kann er auch sehr charmant sein. Sehr bedeutsam war meine Bekanntschaft mit dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein, der als mein Schüler begann und mein Nachfolger in Oxford und Cambridge wurde. Der Einzige auf der Welt, mit dem er einen ähnlich vertrauten Umgang hat wie mit mir, ist Russell. Er war ein merkwürdiger Mensch, dessen Einfälle mir verschoben vorkamen. So, dass es mir ein ganzes Trimester lang nicht klar wurde, ob er ein Genie war oder nur ein Sonderling. Auch Russell erlebt mit Ludwig regelmäßig ähnliche Szenen wie ich. Der Umgang mit Wittgenstein war nicht leicht. Er kam manchmal um Mitternacht in meine Wohnung und ging stundenlang auf und ab wie ein Tiger im Käfig. Er erklärte beim Eintreten, wenn er von mir weggehe, werde er sich umbringen. So schläfrig ich war, wegschicken wollte ich ihn nicht. Eines Abends, als er 1-2 Stunden kein Wort gesprochen hatte, brach ich das Schweigen mit der Frage, Wittgenstein, worüber denkst du nach? Über Logik oder über deine Sünden? Beides, antwortete er und verfiel wieder ins Schweigen. Freitag, 26. September 1913. Ludwig eröffnete mir heute einen verrückten Plan. Er will ein paar Jahre fern von allen seinen Bekannten, zum Beispiel in Norwegen, leben. Er will dort ganz allein sein, wie ein Eremit, und sich nur mit Logik beschäftigen. Seine Gründe dafür erscheinen mir komisch, sind für ihn aber bestimmt sehr ernst. Erstens glaubt er, unendlich mehr und besser arbeiten zu können als in Cambridge, wo ihn zu viele Dinge ablenken. Zweitens ist er der Meinung, dass er nicht länger in einer unangenehmen Umgebung leben kann, in der er die meisten Menschen verachtet und mit seinem nervösen Charakter stört. Montag, 29. September 1913. Nach dem Frühstück fuhren wir zum Hafen und bestiegen das Schiff nach Newcastle. Als wir ablegten, hatte sich an Land und an Bord eine Menschenmenge versammelt. Die Leute winkten, und während wir uns langsam entfernten, stimmten sie zum Abschied ein merkwürdig fremdes Lied an. Zweite Reise. Nein, Naturen her, was ist speziell da? Die Natur hier ist ja auch etwas Besonderes. Ich würde sie vielleicht wild und unwegsam nennen, vielleicht auch fruchtbar und grün, besonders im Sommer. Viele Flüsse und Wasserfälle. Die Wasserfälle sind im Winter hier gefroren und tauen erst im April, Mai wieder auf, wenn es warm wird. Hier gibt es vier Jahreszeiten, sicherlich vier Jahreszeiten. Viel Schnee im Winter, es kann kalt werden, minus 15 bis 20 Grad. C.O. Hallvard Dreigny, Scholden, Sogne, Norwegen, 29. Oktober 1913. Lieber Rassel, dieser Ort ist ideal zum Arbeiten. Kurz nach meiner Ankunft habe ich mir eine heftige Grippe zugezogen, die mich bis vor kurzem von jeder Arbeit abgehalten hat. Ich habe hier zwei hübsche Zimmer im Haus des Postbeamten und man kümmert sich sehr gut um mich. Da ich mit kaum einer Seele Kontakt habe, macht mein Norwegisch nur sehr langsame Fortschritte. Ich habe noch nicht einmal ein einziges Schimpfwort gelernt. Bitte schreibe mir sehr bald. Dein L.W. P.S. Ich lege dir ein Rosenblatt als Probe der hiesigen Flora bei. Es gibt positive und negative Tatsachen. Wenn der Satz »Diese Rose ist nicht rot« wahr ist, so ist das, was er bezeichnet, negativ. Scholden, November 1913. Lieber Rassel, vielen Dank für deinen lieben Brief. Mein Tag vergeht zwischen Logik, Pfeifen, Spazierengehen und Niedergeschlagensein. Wenn ich über Logik nachzudenken versuche, sind meine Gedanken so vage, dass sich niemals etwas herauskristallisieren kann. Was ich empfinde, ist der Fluch aller, die nur ein halbes Talent haben. Als ob man von jemandem mit einem Licht durch einen dunklen Gang geführt würde und gerade wenn man in der Mitte ankommt, geht das Licht aus. Und man ist allein gelassen. Betrachten wir einen schwarzen Fleck auf weißem Papier, dann können wir die Form des Fleckes beschreiben, indem wir für jeden Punkt der Fläche angeben, ob er weiß oder schwarz ist. Dies ist ein Gleichnis für die Theorie der Wahrheit. Der Tatsache, dass ein Punkt schwarz ist, entspricht eine positive Tatsache. der, dass ein Punkt weiß, nicht schwarz ist, eine negative Tatsache. Scholden, C.O. Halvard Regni, Januar 1914. Lieber Russell, vielen Dank für deinen lieben Brief. Leider kann ich dir auch diesmal wieder keine logischen Neuigkeiten berichten, denn es ist mir in den letzten Wochen fürchterlich schlecht gegangen. Ich war jeden Tag abwechselnd von schrecklicher Angst und Depression gequält. Und selbst wenn diese Aussetzen so erschöpft, dass ich an ein Arbeiten gar nicht denken konnte. Die Möglichkeiten der geistigen Qual sind unsagbar entsetzlich. Erst seit 2-3 Tagen kann ich die Stimme der Vernunft durch den Lärm der Gespenster hören. Und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Und vielleicht werde ich jetzt genesen und etwas Anständiges hervorbringen können. Aber ich habe nie gewusst, was es heißt, sich nur noch einen Schritt vom Wahnsinn zu fühlen. Hoffen wir das Beste. Immer dein L.W. Um aber sagen zu können, ein Punkt sei schwarz oder weiß, muss ich zunächst wissen, wann ein Punkt schwarz und wann er weiß zu nennen ist. Um sagen zu können, dass ein Satz wahr oder falsch ist, muss ich zunächst bestimmt haben, unter welchen Umständen ich den Satz wahr nenne. Und dadurch bestimme ich den Sinn des Satzes. Scholden, Mai 1914. Lieber Russell, nur ein paar Zeilen, um dir zu sagen, dass meine Arbeit in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht hat. Jetzt aber bin ich wieder in einem Zustand der Ermüdung und kann weder arbeiten noch meine Arbeit erklären. Dein L.W. P.S. Ich baue mir jetzt hier ein kleines Haus in der Einsamkeit. Es soll am Berghang liegen und wird nur mit dem Boot zu erreichen sein. Wien, 5. August 1914. Herrn Arne Bolstad, Scholden, Norwegen. Sie wissen, dass in der ganzen Welt der Krieg ausgebrochen ist. Solange er anhält, kann ich nicht nach Norwegen zurückkommen. Vielen Dank für die Karte, die Sie mir geschickt haben. Herzliche Grüße, L. Wittgenstein. März 1915. Lieber Russell, erst heute erhielt ich deinen lieben Brief. Sollte ich in diesem Krieg umkommen, so wird dir mein Manuskript, welches ich in Norwegen geschrieben habe, zugeschickt werden, nebst einem, welches jetzt während des Krieges entstanden ist. Im Falle, dass ich am Leben bleibe, möchte ich nach dem Krieg nach England kommen und dir meine Arbeit, wenn es dir recht ist, mündlich erklären. Ich bin auch im ersten Fall davon überzeugt, dass sie früher oder später von jemandem verstanden werden wird. Möge der Himmel mir bald wieder gute Ideen schenken. Dein Ludwig Wittgenstein. Meine Adresse ist Artillerie-Auto-Detachement, Oberleutnant Gürt, Feldpostnummer 186. September 1916. Mein lieber Ludwig, ich habe soeben von Russell gehört. Er bittet mich, dir seine besten Wünsche und Grüße zu schicken und dir zu gratulieren, dass du sogar unter den vorliegenden Verhältnissen mit deinem in Norwegen begonnenen philosophischen Werk vorwärts kommst. Ich denke oft an dich und frage mich, wie es dir gehen möge. Hoffentlich geht es dir gut. Neulich spielte ich einige Begleitungen, Schubert, für einen Freund, welcher singt. Einiges aus der Winterreise, die wir früher spielten. Bitte Gott, dass wir bald wieder spielen können. Immer dein Freund Davy. 6. Juli 1918. Lieber Herr Wittgenstein, ich weiß, dass Sie sehr niedergeschlagen sein werden, wenn Sie die traurige Nachricht hören, die ich Ihnen mitzuteilen habe. Mein Sohn David ist am 8. Mai mit dem Flugzeug abgestürzt. Sie müssen wissen, dass er Sie sehr liebte und dass ihm Ihre Freundschaft bis zuletzt unendlich viel bedeutete. Wir sprachen oft von Ihnen und er hoffte immer, Sie bald nach dem Krieg wiederzusehen. Mit aufrichtigen Grüßen, Ihre Ellen F. Pinsent. Februar 1919. Lieber Russell, ich kenne deine Anschrift nicht, hoffe aber, dass diese Zeilen irgendwie zu dir gelangen werden. Seit November bin ich in Gefangenschaft in Italien und wünsche mir sehr, nach dreijähriger Unterbrechung wieder mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich bin davon überzeugt, die philosophischen Probleme endgültig gelöst zu haben. Es folgt daraus allerdings auch, dass mit dieser Lösung unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Er schrieb mir aus Monte Cassino, wo er interniert war. Zum Glück habe er sein Manuskript bei sich gehabt, als er den Italienern in die Hände fiel. Dieses Manuskript, das dann veröffentlicht wurde, es war der berühmte Tractatus, war an der Front geschrieben. Wien, 30. Oktober 1919. Lieber Herr Dregny, ich bin vor 2 Monaten aus der italienischen Gefangenschaft zurückgekehrt und muss Ihnen und meinen anderen norwegischen Freunden leider mitteilen, dass ich nicht mehr nach Norwegen zurückkommen werde. Es tut mir selber sehr leid, Sie alle nicht mehr wiedersehen zu können. Ich denke oft an Sie und werde Ihnen auch in Zukunft schreiben. Bitte haben Sie die Güte, mir so bald als möglich alle meine Sachen, Wäsche, Bücher und so weiter, hierher zu schicken. Grüßen Sie herzlich Sophia Klingenberg und Ihren Mann, auch Ihre liebe Frau und Arne Bolstad. Ich werde euch nie vergessen. Behalten Sie mich in freundlichem Angedenken und schreiben Sie mir öfters. Ihr treuer Ludwig Wittgenstein. Scholten, Weihnachten 1919. Lieber Herr Wittgenstein, wir hatten so sehr auf eine Nachricht von Ihnen gewartet. Früher schrieben Sie immer, dass Sie hierher zurückkommen würden, sobald der Krieg zu Ende wäre. Wir waren deshalb sehr betrübt, als Halbert uns erzählte, dass Sie nie wieder zurückkommen wollen. Wir haben so oft von Ihnen gesprochen, dass Sie so edel waren, auf die Angelrechte im Eidsvatnetsee zu verzichten, weil Sie keine Lebewesen außer Mücken töten wollen. Wie schön es wäre, wenn wir ein Foto von Ihnen hätten. Das wäre die schönste Erinnerung, die wir uns vorstellen können. Wir haben Ihre Bücher in die Post gegeben und werden Ihnen Ihre Kleidung schicken, sobald wir die Ausfuhrgenehmigung haben. Es sind hier noch 16 Paar gebrauchter Socken, 3 Garnituren Unterwäsche, 3 Badetücher, 3 Handtücher, 3 Paar Stiefel, 1 Paar schwere Stiefel, 1 Bademantel, 1 Regenmantel, 1 wetterfeste Kapuzenjacke, 1 Stock, 1 graue Weste, ein Fahrtenmesser, 2 Krawatten und eine Schreibtischlampe. Wir hoffen, dass Sie irgendwann zurück nach Norwegen kommen werden. Sie sind hier immer herzlich willkommen. Viele Grüße von Sophia und Hans Klingenberg. In späteren Jahren war er Professor der Philosophie in Cambridge. Und die meisten Cambridger und Oxforder Philosophen wurden seine Schüler. Manchmal heißt es, nach Wittgenstein sei es das Ziel der Philosophie, sich selbst aufzuheben. Das stimmt in gewisser Hinsicht nicht. Wittgenstein war schonungslos in der Diskussion. Für Wittgenstein ist jedes philosophische Problem eine tiefe Beunruhigung. Es fehlte ihm an Geduld. Er ging aufgeregt hin und her, schrieb an die Tafel, schlug die Hände vors Gesicht und versank in Nachdenken. Er kam manchmal um Mitternacht in meine Wohnung und ging stundenlang auf und ab wie ein Tiger im Käfig. Er ist ein chaotischer Mensch. Das ist ein Missverständnis. Wenn jemand eine Methode lehrt, muss ein anderer sie erlernen und verbreiten können. Oft blieb er stecken, wandte sich hilfesuchend an die Hörer, die ihm doch nicht helfen konnten, ging herum und murmelte verzweifelt, ich bin ein Narr, ein Narr. Er war sehr böse, konnte sehr böse sein. Wittgenstein war unerträglich quengelig und schnippisch. Er erklärte beim Eintreten, wenn er von mir weggehe, werde er sich umbringen. Viel von den Menschen, von den Leuten hier, hat gedacht, dass Wittgenstein ein sehr merkwürdiger Mann war. Die hat er mir angesehen als ein komischer Herr. Oft blieb er stecken, wandte sich hilfesuchend an die Hörer, die ihm doch nicht helfen konnten, ging herum und murmelte verzweifelt, ich bin ein Narr, ein Narr. Dritte Reise. Scholten, 20. November 1936. Ich glaube, es war richtig für mich, hierher zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders genauso arbeiten zu können wie hier. Es liegt an der ruhigen und wunderschönen Landschaft, an ihrer ruhigen Ernsthaftigkeit. Das Wetter ist die letzten Wochen fantastisch gewesen. Es ist aber schon sehr kalt, die Wasserfälle sind alle gefroren und es ist circa minus 3 Grad Celsius. Ich habe vor circa 12 Tagen an Hänsel ein Geständnis meiner Lüge bezüglich meiner jüdischen Abstammung geschrieben. Seit der Zeit denke ich wieder und wieder darüber nach, wie ich ein volles Geständnis allen mir bekannten Menschen machen kann und soll. Ich habe von Hänsel auf meinen Brief eine schöne und rührende Antwort erhalten. Heute ließ Gott mir einfallen, denn anders kann ich es nicht sagen, dass ich den Leuten hier im Ort ein Geständnis meiner Missetaten machen sollte. Und ich sagte, ich könne nicht. Ich will nicht, obwohl ich soll. Ich traue mich nicht einmal, der Anna Rebny und dem Arne Dregny zu gestehen. So ist mir gezeigt worden, dass ich ein Wicht bin. Ich hätte doch so gern, dass alle Menschen eine gute Meinung von mir haben, wenn es auch eine falsche ist. Und ich weiß, dass sie falsch ist. 30. Januar 1937. Mein Gewissen plagt mich und lässt mich nicht arbeiten. Heute Nacht gegen Morgen fiel mir ein, dass ich den alten Sweater herschenken sollte, den ich mir schon lange vorgenommen hatte zu verschenken. Dabei aber kam mir gleichsam als Befehl der Gedanke, ich solle zugleich auch den neuen herschenken, den ich mir, übrigens ohne eigentliches Bedürfnis, neulich in Bergen gekauft habe. Er gefällt mir sehr. Ich war über diesen Befehl sogleich in einer Art Bestürzung und Empörung, wie so oft in diesen letzten 10 Tagen. Es ist aber nicht, dass ich so sehr an diesem Sweater hänge, obwohl das irgendwie mitspielt, sondern was mich empört ist, dass so etwas und also alles von mir verlangt werden kann. Und zwar verlangt, nicht, dass es als gut oder erstrebenswert empfohlen wird. Die Juden haben der Welt schon lange nichts mehr gegeben, wofür sie uns dankt. Und das nicht, weil sie undankbar ist. Denn man fühlt nicht Dank für jede Gabe bloß, weil sie nützlich ist. Drum müssen wir ihr wieder etwas geben, wofür uns nicht kalte Anerkennung, sondern warmer Dank gebührt. Aber das Einzige, was sie von uns braucht, ist unsere Unterwerfung unter das Schicksal. Wir können ihr Rosen geben, die blühen werden, nie verwelken. Februar 1937. Ein Satz kann absurd erscheinen und die Absurdität seiner Oberfläche von der Tiefe, die gleichsam hinter ihm liegt, verschlungen werden. Es ist in meinem Leben eine Tendenz, dieses Leben zu basieren auf der Tatsache, dass ich viel gescheiter bin als die anderen. Wenn aber diese Annahme zusammenzubrechen droht, wenn ich sehe, um wie wenig gescheiter ich bin als andere Menschen, dann werde ich erst gewahr, wie falsch diese Grundlage überhaupt ist. Aber wie kann ich wissen, was mir, wenn ich anders lebte, als akzeptables Bild der Weltordnung vorschweben würde? Ein anderes Leben rückt ja ganz andere Bilder in den Vordergrund. Lebt man anders, so spricht man anders. Mit einem neuen Leben lernt man neue Sprachspiele. Ein Volksstamm hat in seiner Sprache Befehle zur Ausführung gewisser Tätigkeiten der Männer im Kriege. Befehle etwa wie werft die Speere, schießt, lauft, kriecht etc. Sie haben auch eine Art, den Bau eines Menschen zu beschreiben, indem sie sagen, er kann schnell laufen, er kann weit werfen etc. Was mich aber rechtfertigt zu sagen, diese Sätze beschreiben bei Ihnen die Figur eines Menschen, ist die Art, wie Sie von den Sätzen Gebrauch machen. Denn Sie beschreiben ein Bild eines Menschen mit kräftigen Armen, indem Sie sagen, er kann weit werfen. Oder Sie beschreiben einen, der wohlgeformte Beine hat, auch wenn er sie aus irgendeinem Grund nicht gebrauchen kann, mit dem Ausdruck, er kann hoch springen, etc. Scholten, 22. Februar 1937. In meiner Seele ist jetzt Winter, wie rings um mich her. Es ist alles verschneit, es grünt und blüht nichts. Ich sollte also geduldig warten, ob es mir beschieden ist, einen Frühling zu sehen. Habe Mut und Geduld auch zum Tod, dann wird dir vielleicht das Leben geschenkt. Möchte doch der Schnee um mich beginnen, wieder Schönheit zu gewinnen und nicht bloß Traurigkeit zu haben. Scholten, 22. März 1937. Heute geht die Sonne hier um 12 Uhr auf und erscheint nun ganz. Die Bäume waren heute früh dick mit Schnee beladen. Nun schmilzt er alle. Ich bin immer wieder zur Eitelkeit geneigt, auch über meine Eintragung hier und ihren Stil. Die erste Fliege außen an meinem Fenster. Um 1 Uhr geht die Sonne wieder unter und kommt aber noch einmal zum Vorschein. Es ist niemand hier, aber es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch. Möge ich doch das Leben sehen, wie es ist. Das heißt, es mir als Ganzes sehen und nicht bloß einen kleinen winzigen Ausschnitt. Ich meine zum Beispiel meine Arbeit. Es ist dann, als ob alles andere durch eine dunkle Blende abgeblendet wäre und nur dieses Stück sichtbar. Dadurch erscheint alles falsch. Ich sehe, fühle den Wert der Dinge falsch. April 1937. Das Eis ist nun schon schlecht und ich muss mit dem Boot über den Fluss fahren. Das bringt Unbequemlichkeiten und Gefahren mit sich. Ich bin leicht verzagt und geängstet, habe heute wieder gemerkt, wie ich gleich deprimiert werde, wenn Leute aus irgendeinem Grund nicht sehr, nicht besonders freundlich zu mir sind. Seit gestern haben die Birken kleine grüne Spitzen. Irgendwie gerinnen jetzt meine Gedanken, wenn ich über Philosophie denken will. Ob das Ende meiner philosophischen Laufbahn ist? Hat mein norwegischer Aufenthalt seine Schuldigkeit getan? Denn dass er in einer Art halb gemütliches, halb ungemütliches Einsiedlerleben ausartet, das kann nicht recht sein. Er muss Frucht bringen. 25. April 1937. Heute Nacht und in der Früh wurde beinahe das ganze Eis am See gegen den Fluss hinuntergetrieben, sodass der See plötzlich ganz frei ist. Seit ein paar Monaten schon blute ich wieder beim Stuhlgang und habe auch etwas Schmerzen. Denke oft daran, dass ich vielleicht an Mastdarmkrebs sterben werde. Wie auch immer, möge ich gut sterben. Herrliches Wetter. Die Birken schon belaubt. Gestern Nacht sah ich das erste große Nordlicht. Ich habe es ungefähr 3 Stunden lang angesehen, ein unbeschreibliches Schauspiel. Ich ertappe mich oft auf Schäbigkeit und Geiz. April. Ich träumte heute folgenden sonderbaren Traum. Jemand sagte mir von einem Menschen, er heiße Hobson, with mixed B, welches hieß, dass man ihn Hobson ausspricht. Ich erwachte und erinnerte mich daran, dass mir Francis einmal bezüglich der Aussprache eines Wortes gesagt hatte, pronounced with mixed B, dass ich verstanden hatte, mixed beef, und nicht wusste, was er meine. Geht man diesem Traum nach, so führt er auf Gedanken über Rassenmischung und was im Zusammenhang damit für mich von Bedeutung ist. Plane morgen nach England zurückzureisen. Ich muss unbedingt versuchen, wenigstens meinen Freunden in Cambridge ein Geständnis zu machen. Auf jeden Fall Russell. Vielleicht auch der Fania Pascal. Werde erst wieder im August hierher zurückkommen. Es geschah im Frühjahr 1937, kurz nach Wittgensteins Rückkehr aus Norwegen. Eines Morgens rief er an, um zu fragen, ob er kommen und mit mir reden könne. Als ich ihm dann am Tisch gegenüber saß, dachte ich, wenn jemals etwas Aufschub geduldet hat, dann ein solches Geständnis, das obendrein noch in dieser Form abgelegt wird. Ich könnte es heute noch beschwören, dass er die ganze Zeit seinen zugeknöpften Regenmantel anbehielt und äußerst aufrecht und unnahbar dasaß. Nach meiner Erinnerung waren es 2 Untaten, die er gestand. Die erste hing mit seiner jüdischen Abstammung zusammen, die zweite mit einer bösen Handlung, die er während seiner Zeit als Volksschullehrer in Niederösterreich begangen hatte. Zu der ersten Frage sagte er, er sehe, dass die meisten seiner Bekannten und Freunde glaubten, er sei zu 3/4 Arier und zu 1/4 Jude. In Wirklichkeit sei das Verhältnis umgekehrt und er habe nichts unternommen, um dieses Missverständnis zu verhindern. Ein Geständnis abzulegen, muss Wittgenstein zugesagt haben, weil es ihm als das radikalste Verfahren vorkam, seine Seele von einer drückend lastenden Schuld zu befreien. Es war keine Bitte um eine gefühlvolle Reaktion. Eine solche Reaktion war schon durch sein Verhalten ausgeschlossen. An einem Punkt entfuhr mir der Ausruf, was ist denn los? Wollen Sie etwa vollkommen sein? Da richtete er sich stolz auf und sagte, natürlich will ich vollkommen sein. August 1937. Auf dem Schiff nach Scholten. Schreibe mehr oder weniger aus Langeweile. Ich fühle, ich treibe. Ich wünsche jetzt durchaus nicht allein zu leben. Ich möchte bei jemandem wohnen, in der Früh ein menschliches Gesicht sehen. Andererseits bin ich jetzt wieder so verweichlicht, dass es vielleicht gut wäre, allein sein zu müssen. Ich bin eine Memme. Das merke ich immer wieder, bei jedem Anlass. September 1937. Es ist hier, wenn es draußen stürmt, nicht gemütlich, so dass man sich etwa drinnen gemütlicher fühlt, je hässlicher draußen das Wetter ist. Ich schreibe jetzt an meinem Buch oder versuche zu schreiben und schreibe tropfenweise, und ohne jeden Zug, von der Hand in den Mund. Wenn ich für mich denke, ohne ein Buch schreiben zu wollen, so springe ich um das Thema herum. Das ist die einzige mir natürliche Denkweise. In einer Reihe gezwungen, fortzudenken, ist mir eine Qual. Soll ich es nun überhaupt probieren? Man könnte sagen, dass der jüdische Geist nicht imstande ist, auch nur ein Gräschen oder Blümchen hervorzubringen. Dass es aber seine Art ist, das Gräschen oder die Blume, die im anderen Geist gewachsen ist, abzuzeichnen und damit ein umfassendes Bild zu entwerfen. Es ist dem jüdischen Geist typisch, das Werk eines anderen besser zu verstehen, als er es selbst versteht. Ich habe mich oft dabei ertappt, wenn ich ein Bild entweder richtig hatte rahmen lassen oder in die richtige Umgebung gehangen hatte, so stolz zu sein, als hätte ich es malen geholfen, als hätte ich sozusagen einen kleinen Teil davon gemalt. Es ist so, als würde der außerordentliche Arrangeur von Gräsern am Schluss denken, dass er doch wenigstens ein ganz winziges Gräschen selbst erzeugt habe. Während er sich klar sein muss, dass seine Arbeit auf einem gänzlich anderen Gebiet liegt. Es ist, glaube ich, eine Wahrheit darin, wenn ich denke, dass ich eigentlich in meinem Denken nur reproduktiv bin und keine Gedankenbewegungen erfinde. Als ich 1913/14 hier war, hatte ich eigene Gedanken. So scheint es mir jetzt wenigstens. Ich meine, es kommt mir so vor, als hätte ich damals in mir neue Denkbewegungen geboren, während ich jetzt nur mehr alte anzuwenden scheine. 18. September 1937. Reise heute nach Bergen, Francis entgegen. Bin wieder sehr sinnlich. In der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, sinnliche Fantasien. Vor einem Jahr war ich viel anständiger. Ich meine, mein Sinn viel mehr auf Besseres gerichtet. Ernster. Mir geht in den letzten Wochen immer wieder ein Thema im Kopf herum und ich brumme oder pfeife es. Es ist der Schluss der Ouvertüre zu den lustigen Weibern. Manchmal auch ein anderes Stück der Ouvertüre. Es entspricht dies gar nicht besonders meiner Stimmung, noch habe ich das Stück so besonders gern. Und doch drängt es sich mir immer wieder auf. Ich möchte wissen, warum. Als ich diese Zeilen schrieb und das Wort lustige Weiber, dachte ich, sollte da der Schlüssel liegen? Aber ich wüsste nicht, wieso. Ich glaube, das Thema fiel mir ein, als ich bei Anna Rebny war. Und da könnte das damit zusammenhängen, dass dort in der Küche ein paar lustige Weiber waren. Aber die machten mir keinen großen Eindruck. Oktober 1937. Der See hat seine Farbe geändert. Er war bisher, das heißt in diesem Sommer und Herbst, blau oder grün-blau. Nun ist er bräunlich-grün, obwohl der Himmel stellenweise blau ist. Sturm und Regen. Der Sturm ist mir immer unangenehm, macht mir Angst, stört beim Arbeiten. Es geht mir im Leben beinahe wie einer Dame, die in die Oper Don Carlos ging, in der Meinung, es sei ein Lustspiel, und nach einigen Akten indigniert aufstand mit den Worten: Il me semble que c'est une tragédie. Ich hatte die Mausefalle in der Kammer gespannt auf einem Regal stehen. Darunter stand ein Sack mit Holz. Plötzlich hörte ich ein Schreien und Quieken in der Kammer und ging mit dem Stock hinein in Angst, aber mit der Absicht, die Maus schnell zu töten, um sie nicht leiden zu lassen. Ich fürchtete mich aber auch, sie zu sehen. Als ich in die Kammer kam, stand die Falle nicht mehr auf dem Brett und ich zog den Sack vor, um zu sehen, wo sie liege. Da schrie es im Sack. Als ich mehrere Stücke Holz aus dem Sack entfernt hatte, sah ich, eine Meise hatte sich gefangen. Sie lebte noch, blutete aber etwas am Kopf. Ich befreite sie so schnell ich konnte und sie flog auf, stieß sich am Fenster, an der Decke und flog endlich beim Fenster hinaus. Ich ging in die Stube zurück und schämte mich meiner Feigheit. 26. Oktober 1937. Wenn ich mir Musik vorstelle, so reibe ich dabei, ich glaube immer, meine oberen und unteren Vorderzähne rhythmisch aneinander. Es ist mir schon früher aufgefallen, geschieht aber für gewöhnlich ganz unbewusst. Und zwar ist es, als würden die Töne meiner Vorstellung durch diese Bewegung erzeugt. Ich glaube, dass diese Art, im Innern Musik zu hören, vielleicht sehr allgemein ist. Ich kann mir natürlich auch ohne die Bewegung meiner Zähne Musik vorstellen. Die Töne sind dann aber viel schemenhafter, viel undeutlicher, weniger prägnant. Ob ein Wort eines Stammes richtig durch ein Wort der deutschen Sprache wiedergegeben wurde, hängt von der Rolle ab, die dieses Wort im ganzen Leben des Stammes spielt. Das heißt von den Gelegenheiten, bei denen es gebraucht wird, den Ausdrücken der Gemütsbewegung, von denen es im Allgemeinen begleitet ist, den Eindrücken, die es erweckt, etc., etc. Schreibe jetzt nicht mehr, sondern lese nur den ganzen Tag meine Maschinenschrift und mache Zeichen zu jedem Absatz. Frage dich zum Beispiel, in was für Fällen würdest du sagen, ein Wort eines bestimmten Volkes entspräche unserem Lebwohl? In was für Fällen entspräche es irgendeinem unserer Schimpfworte? Wenn alles glatt geht, könnte ich in circa 6 Tagen damit fertig sein. November 15, 1937. Mir ist in diesen Tagen etwas Trauriges geschehen. Ich hole immer Milch bei der Anna Rebny und ich glaube, ich kann sagen, wir waren vom ersten Augenblick gute Freunde. Mir wenigstens schien und scheint es so. Sie war immer sehr freundlich mit mir und ich in meiner Weise mit ihr. Vor circa 2 Monaten oder schon vorher merkte ich eine Veränderung ihres Benehmens gegen mich. Aber ich war nicht sicher, schob es auf dies und jenes. Bis vor kurzem, da dachte ich, nein, nun ist doch kein Zweifel, es ist eine Veränderung und ich muss sie fragen, was der Grund ist. Ich wartete noch etwa eine Woche, dann fragte ich. Ich hatte mir allerlei Vermutungen gemacht, aber hätte man mir erlaubt, 100 Mal zu raten, so hätte ich nicht ihre Antwort erraten. Sie sagte nämlich, ich habe ihr mit dem Stock gedroht. Ich trage immer einen Gehstock und es ist meine Gewohnheit, wenn ich jemand sehr gern habe und auf gutem Fuß mit ihm stehe, im Spaß, gleichsam wie man jemand auf den Rücken klopft, mit der Faust oder mit dem Stock zu drohen. Es ist eine Art der Liebkosung. Das musste sie natürlich wissen, denn es geschah ja nur, wenn wir beide lachten und freundlich waren. Dennoch könnte ich verstehen, dass sie es einmal oder öfters übel nahm, aber nicht, dass sie darum ihr Benehmen gegen mich änderte und lieber kalt und fremd war, als etwas zu sagen. Natürlich ist es möglich, dass ich ihre Freundschaft, ich meine, ihre Zuneigung zu mir überschätzt habe. In gewissem Sinne schrecklich, wenn es so war. Wenn ich so wenig Gefühl dafür habe, dass ich mich so irren kann. Und doch kann ich wenigstens unmittelbar nichts dafür. Habe ich ein falsches Gefühl, so habe ich es. Ich schrieb ihr am nächsten Tag einen Brief, in welchem ich ihr die Lage noch einmal erklärte und ihr Benehmen gegen mich tadelte. Ich erhielt keine Antwort. November 15, 1937. Ich zähle jetzt die Tage meines Aufenthaltes. Noch etwas weniger als 3 Wochen. Ich fürchte mich vor allem. Vor dem Aufenthalt, vor der Reise durch Deutschland, sogar etwas vor Wien und vor der Zukunft. Ja, ich bin jetzt sozusagen beschissen. Fühle mich verloren. Bin durch die Sache mit Anna Rebny beunruhigt. Bei den Eintragungen in das Tagebuch denke ich oft, ob das auch ein gutes Licht auf mich werfen wird. Bin auf einen Einfall hin zu Anna Rebny gegangen und habe ihr einige Kuchen mitgebracht. Ich sagte ihr, dass ich Friede mit ihr haben wollte und noch einiges andere. Wir gingen gut auseinander. December 12, 1937. Auf dem Schiff nach Bergen. Große Kälte und etwas Unwohl. Gestern ordnete ich das Letzte in meiner Hütte, ging dann nach Scholden und nahm Abschied von allen. Habe nicht gearbeitet. 4. Reise. Kunstfarben. Das blaue Licht. Stille und ruhige Umgebung. Klar, wenn ihr rein, rein. Fjorde, Gletscher und Gebirge. Das Rauschen der Wasserfälle. Masse elver og fosser da. Og støyen av store fossefall. Åh, dann ist die Farbe so schön. Herbstfarben. Gelbe, rote. Blågrønn fjord. Gelbe, rote. Kraftige fjellveggen. Frodigt og grønt er det jo spesielt om sommeren da. Grønne lier og enger. Villa, ufremkomne kanskje. Blaugrønne fjord. Frosne om vinteren da. Es war ein sehr romantischer Platz, ganz nahe dem Fjord, mit Ausblick zum Fjord, Gletscher und Gebirge. Cambridge, 14. Mai 1945. Lieber Arne, die letzten 6 Monate waren grausiger als alles zuvor. Ich bin zwar gesund und froh, diesen Krieg überstanden zu haben, aber ich wünschte, ich könnte dieses Land für eine Weile verlassen und irgendwo alleine leben, wie damals in Scholden. Cambridge geht mir auf die Nerven. Es wäre schön, dich bald wiederzusehen. Herzliche Grüße, dein Ludwig. Scholden, 30. Mai 1945. Mein lieber Ludwig, vielen Dank für deinen Brief. Ich war froh zu hören, dass du gesund bist. Mir geht es im Moment nicht allzu gut. Aber das liegt nur daran, dass ich alt und müde geworden bin. Solange es mir nicht schlechter geht, sollte ich zufrieden sein und mich freuen, dass die Welt einigermaßen friedlich ist. Hoffentlich entwickelt sich jetzt alles zum Guten, sodass das Töten und Leiden endlich ein Ende hat und alle Staaten wieder in Frieden leben können. Die Gärten stehen hier in voller Pracht und bilden wahre Blütenmeere. Dieses Jahr wird die Ernte also gut sein und du könntest im Herbst kommen und Äpfel essen. Anna Rebny lässt dich herzlich grüßen. Hans Klingenberg ist gestorben, das ist ein großer Verlust, denn er war ein anständiger, freundlicher und gebildeter Mann. Anne Bolstad ist damit beschäftigt, das Geld zu zählen, das er für Erdbeeren und Lachse aus dem See einnimmt. Halvar ist gesund und es geht ihm gut. Es ist mein größter Wunsch, dich zu sehen, sobald die Umstände zulassen, dass du nach Scholden kommst. Deine Hütte steht immer für dich bereit. Mit den allerherzlichsten Grüßen von deinem Arne. PS: Ich habe vergessen, dir Grüße von den Silberfüchsen zu bestellen. Sie warten darauf, dich kennenzulernen. Wenn Leute gestorben sind, so sehen wir ihr Leben in einem versöhnlichen Licht. Ihr Leben scheint uns durch einen Dunst abgerundet. Aber für sie war es nicht abgerundet, sondern zackig und unvollständig, nackt und elend. Ich bin traurig, sehr oft traurig. Ich fühle mich so, als sei jetzt das Ende meines Lebens. Und doch ist es möglich, dass mein Leben noch jahrelang weitergeht. Die Finsternis dieser Zeit besteht darin, dass Wissenschaft und Industrie und deren Fortschritt das Bleibendste der heutigen Welt sind. Es ist nicht unsinnig zu glauben, dass das wissenschaftliche und technische Zeitalter der Anfang vom Ende der Menschheit ist. Dass die Idee vom großen Fortschritt eine Verblendung ist und dass die Menschheit, die nach ihr strebt, in eine Falle läuft. denn die Wissenschaft und die Industrie entscheiden doch die Kriege. Zuweilen bin ich zu meinen geneigt, die Zivilisation, die Häuser, Straßen, Wagen und so weiter, entfernten den Menschen von seinem Ursprung. Es scheint mir dann, als wäre die zivilisierte Umgebung, auch die Bäume und Pflanzen in ihr, billig eingeschlagen in Zellophan und isoliert von allem Großen. Mein einziger Trost ist meine Liebe zu Ben. Aber ich bin in der Liebe zu wenig gläubig und zu wenig mutig. Ich bin leicht verletzt und fürchte mich davor, verletzt zu werden. Und sich in dieser Weise selbst schonen, ist der Tod aller Liebe. Zur wirklichen Liebe braucht es Mut. Das heißt aber doch, man muss auch den Mut haben, abzubrechen und zu entsagen. Also den Mut, eine Todeswunde zu ertragen. Ich weiß wohl, dass Bens Liebe das große, seltene Geschenk ist, dass sie ein echter Edelstein ist. Anfang Oktober 1950 fuhr ich mit Wittgenstein nach Norwegen. Ich hatte gerade mein Medizinstudium abgeschlossen. Nach der Überfahrt von Newcastle erreichten wir Bergen abends um 8:45 und nahmen ein Taxi zum Hotel. Wir blieben dort zunächst 2-3 Tage. Danach fuhren wir mit dem Nachtboot zum Sognefjord nach Skjolden. Die Liebe, die ist die Perle von großem Wert, die man am Herzen hält, für die man nichts eintauschen will, die man als das Wertvollste schätzt. Sie zeigt einem überhaupt, wenn man sie hat, was großer Wert ist. Man lernt, was es heißt, ein Edelmetall von allen anderen aussondern. Wir verbrachten eine Nacht im Dorf und wohnten dann in Wittgensteins Hütte. Wittgenstein hatte die Hütte vor Jahren schon dem Gärtner Arne Bolstad geschenkt, der sie uns natürlich gern für einige Zeit überließ. Nachdem wir über den Aids-Fatnetzsee gerudert und zu der Hütte hinaufgeklettert waren, entfernten wir zuerst die vielen Flaggen und so weiter, die Bolstad an die unbemalten Holzwände gehängt hatte, und fegten und wischten den Boden. Wir besorgten uns einige Vorräte. Es gab einen Flaschenzug, um Eimer vom See nach oben zu ziehen. Zu zweit war es natürlich einfacher, Wasser zu holen. Einer konnte den Eimer unten mit Wasser füllen und der andere konnte ihn hochziehen und hinunterlassen. Aber in der Liebe muss ich sicher ruhen können. Und verträgt eine Stütze nicht, dass man sich an ihr stützt, so ist sie nichts wert, so traurig das auch sein mag. Kann ich nicht auch ohne Bens Liebe fröhlich sein? Muss ich ohne diese Liebe in Gram versinken? Kann ich ohne diese Stütze nicht leben? Denn das ist die Frage. Kann ich nicht aufrecht gehen, ohne mich auf diesen Stab zu lehnen? Oder kann ich mich nur nicht entschließen, ihn aufzugeben? Aber zu einer richtigen Liebe gehört, dass man daran denkt, was der andere leidet. Denn der andere leidet auch, ist auch ein armer Teufel. Wir ruderten oft über den See, um Ausflüge und Besuche zu machen. Ich hatte Austins frisch erschienene Übersetzung von Freges Grundlagen der Arithmetik mitgebracht. Und Wittgenstein und ich lasen oft darin und diskutierten über den Text. Der Hass zwischen den Menschen kommt davon her, dass wir uns voneinander absondern. Weil wir nicht wollen, dass der andere in uns hineinschaut, weil es darin nicht schön ausschaut. Man soll nun zwar fortfahren, sich seines Inneren zu schämen, aber nicht sich seiner vor den Mitmenschen zu schämen. Ich fühle, meine geistige Gesundheit hängt an einem dünnen Faden. Es ist die Sorge und Angst wegen Ben, die mich so abgenützt hat. Und doch könnte auch das nicht geschehen, wenn ich nicht eben leicht entzündbar wäre. Highly inflammable. Ben hat zu mir eine Vorliebe, etwas, was nicht halten kann. Wie diese verwelken wird, weiß ich natürlich nicht. Wie etwas von ihr zu erhalten wäre, lebendig, nicht gepresst in einem Buch als Andenken, weiß ich auch nicht. Wozu dient mir all meine Geschicklichkeit, wenn ich im Herzen unglücklich bin? Was hilft es mir, philosophische Probleme zu lösen, wenn ich mit der Hauptsache nicht ins Reine kommen kann? Vor etwa 10 Tagen bin ich aus Norwegen zurückgekommen. Ich war 5 Wochen fort. In Norwegen ist Ben 2-mal an Bronchitis erkrankt. Es gab also endlose Schwierigkeiten. Das heißt allerdings nicht, dass wir nichts von der Reise gehabt hätten, denn genossen haben wir sie tatsächlich und das Wetter war wunderbar. Ich hatte beabsichtigt, etwas zu arbeiten, aber ich habe gar nichts getan. Die Ärzte haben festgestellt, dass ich Prostatakrebs habe. Das klingt in gewissem Sinne weit schlimmer, als es ist, denn es gibt ein Mittel, genau genommen Hormone, das die Symptome der Krankheit so weit abzuschwächen vermag, dass ich noch jahrelang leben kann. Ich war keineswegs erschrocken, als ich erfuhr, dass ich Krebs habe. Aber ich war es, als ich hörte, man könnte etwas dagegen unternehmen. Denn ich hatte nicht den Wunsch, weiterzuleben. Ich gehe vielleicht bald nach Norwegen zurück und versuche zu arbeiten. Es ist der einzige Ort, den ich kenne, wo ich wirklich Ruhe haben kann. Natürlich ist es möglich, dass ich nicht mehr fähig bin, anständige Untersuchungen anzustellen, aber es lohnt sich gewiss herauszufinden, ob ich dazu fähig bin oder nicht. Ludwig eröffnete mir heute einen verrückten Plan. Er will ein paar Jahre fern von allen seinen Bekannten, zum Beispiel in Norwegen, leben. Er will dort ganz allein sein, wie ein Eremit, und sich nur mit Logik beschäftigen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und obwohl mehrere Leute von meinem Vorhaben wissen, gibt es andere, die es nicht erfahren sollen. Ich schrieb an Anna Rebny und fragte sie, ob ich den Winter über oder länger bei ihr in Scholden wohnen könnte. Sie war einverstanden. Es wäre eine sehr preiswerte und ruhige Unterkunft gewesen. Ich buchte eine Kabine auf dem Schiff von Newcastle nach Bergen für den 30. Dezember. Kurz vor Weihnachten erfuhr ich, dass meine Bekannte mich doch nicht unterbringen könnte. Gleichzeitig wurde ich krank, sodass ich sowieso nicht hätte reisen können. Jetzt geht es mir viel besser und ich warte auf Nachricht von anderen Bekannten in Norwegen, die ich gefragt habe, ob sie nicht einen geeigneten Platz für mich wüssten. Bis jetzt habe ich nichts von ihnen gehört und ich bin nicht sehr zuversichtlich. Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch. Ludwig Wittgenstein in Norwegen von Kai Buchholz. Es sprachen Ernst Jacobi als Ludwig Wittgenstein, Philipp Schippmann, David und Ben, sowie Heidrun Nass, Gerd Heger und Hans Burkhardthofer. Ton Werner Klein und Karin Beaumont, Regieassistenz Stefan Dutt, Regie Heinz von Kramer. Produktion Saarländischer Rundfunk und Deutschlandradio Berlin 1999.